Fanboys. Heute mit dem Tobi. Ja, hallo. Und dem Marcel. Ja, hallo. Hallo. Ja, es hört sich ein bisschen anders an als gewohnt, weil ich hier ein bisschen improvisiere, weil ich festgestellt habe, dass mein neues Setup noch nicht ganz so ist, wie es sein sollte. Aber der Rest klingt dafür jetzt besser. Aber dazu kommen wir gleich. Vorher kommen wir noch zur Sendungsnummer. Die ist 237. Übrigens, der Martin ist auch dabei, das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Ja, das hat man ja gemerkt. Aber ich dachte ja auch, irgendwas fehlt, aber egal. Ja, ich war so konzentriert auf dieses Programm. Ja, und ich bin dann auch reingekrätscht sofort, egal. Wir sind alle drei da und das ist die Folge 237. Ja, und den Zahlenfakt habe heute ich rausgesucht, einfach durch Zufall. und zwar geht es um den Film Room 237. Ja. Und das ist jetzt so in gewohnter Fanboys-Manier total Meta. Das ist nämlich eine Doku über einen Film nach einem Buch. Das ist eine Doku über Stanley Kubrick's The Shining, in ja. dem ein paar Leute so ihre verschwörungstheorieartigen Interpretationen von dem Film zum Besten geben. Ja, irgendwie, ich hab jetzt weder das Buch gelesen, noch den Film gesehen, noch diese Doku. Trotzdem habe ich schon sehr viel über den Film sublimiert, wie man das so popkulturell ja tut. Und auch den Film habe ich jetzt schon mehrfach irgendwie gesehen als Ding. Und irgendwie soll der ganz cool sein, weil sie da irgendwie auch so, also sie lassen ja diese Verschwörungstheoretiker einfach reden. So. Mhm. Und da geht es dann irgendwie darum, dass Stanley Kubrick ja in diesem Film eigentlich durch die Blume gestanden haben soll, dass er die Mondlandung gefälscht hat. Und naja, solche Sachen. Und es soll wohl sehr sehenswert sein. Und ja. Also ich habe so ein bisschen reingeschaut und zwei von den Verschwörungstheoretikern sind halt der eine. In Wirklichkeit geht es um den Massenmord an den amerikanischen eingeborenen Indianern. Mhm. Und der andere ist, eigentlich geht's irgendwie um Nazi-Deutschland. Und das Lustige ist, dass die dann so Elemente aus dem Film rausgreifen, um das zu belegen und sagen, okay, es gibt hier diese Dose Calumet Beans und Calumet ist so die Friedenspfeife, glaube ich. Hört sich grob richtig an, ja. Und die sind dann in der Szene zu sehen und in der Szene zu sehen und es gibt auch so ein Foto, so ein Set-Foto, wie Stanley Kubrick genau diese Dosen in das Regal einsortiert und richtig hindreht und das ist für mich wahnsinnig interessant, weil das so Elemente von der Sprache, von der Filmsprache rauspickt und sichtbar macht, die du sonst nur unterbewusst aufnimmst. Mhm. Und das macht es für mich immer wahnsinnig interessant, einen Film zu sehen, wenn ich das nicht unterbewusst rezipiere, sondern wenn ich da so die Elemente ein bisschen bewusst sehe und bewusst mitbekomme. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe lustigerweise auch gerade vor kurzem zu Shining was gesehen, obwohl ich auch Shining nicht gesehen habe, wie gesagt. Man kennt natürlich diese ganzen Szenen, die man halt so kennt aus The Shining. Vorsicht, Spoiler, irgendwie Blut und Gänge und Zwillingskinder. Aber was ich eben letztens gesehen habe, ist Adam Savage, der absurdere von den beiden Mythbustern. Der hat so einen YouTube-Kanal, auf dem er seinen Hobbys frönt sozusagen. Und eins seiner Hobbys ist halt Filmprops nachbauen. Und der baut halt dieses Modell von dem Labyrinth, das in Shining vorkommt, baut er irgendwie nach, also dieses Architektenmodell, das im Film zu sehen ist. Und in einer akribischen Genauigkeit und absurd viel Aufwand, dass es möglichst so ist wie im Film, inklusive halt, dass er dann noch kleine Laternen mit Lichtern dran baut und was nicht alles. Also kann ich auch sehr empfehlen. Das Ganze ist tested.com und kann man auf YouTube finden. Ja, ich habe auch was zu Shining gesehen und das war ein Zusammenschnitt mit Trump-Zitaten. Um Gottes Willen. Ja, Shining scheint ja immer noch hin zu sein. Es scheint. Ja. Nun ja. Ja, apropos Trump. Trump hat gesagt, er möchte, dass Apple, nein, er wird Apple dazu bringen, alles in Amerika zu produzieren. Ja, ja. Nice. Klingt wahrscheinlich. Ja. Ja. Zu dem Thema habe ich jetzt irgendwie gelesen, dass ja Foxconn in Brasilien irgendwie produzieren wollte. Und naja, das war vor 3 oder 4 Jahren, war das mal in den News. Aber es stellt sich raus, irgendwie, das hat nicht so gut geklappt. Also die produzieren wohl das iPhone 6 oder doch 6C zu wesentlichen Teilen, aber nicht in dem Ausmaß, in dem man das versprochen hatte oder vorgesehen hatte. Und so viele Jobs, wie da eigentlich gehofft wurden, sind dann doch nicht entstanden. Vor allem auch keine High Skills, sondern eben nur Assembly und so. Hm. Naja. Ja, es ist schon erstaunlich, wie viele iPhones pro Minute produziert werden müssen. Es gab ja jetzt auch letztlich dieses Interview mit Cook zu dem Thema, so von wegen, warum produziert er nicht in Amerika? Und seine Antwort war halt irgendwie grob richtig, aber auch total, also er hat halt geantwortet, ja, die Chinesen haben halt, oder in China hat man halt viel mehr Know-how, was Assembly und eben so, also Produktion von Geräten angeht. Aber das kommt ja auch nicht von irgendwo her. So. Wenn Apple in Amerika produzieren würde, dann würde sich da auch ein Markt ergeben. So. Er hat halt argumentiert, ja, so die Leute, die irgendwie Ahnung haben von Machining und die solche Sachen bauen können, die in Amerika, die würde man in diesen Raum hier kriegen, und in China füllt das mehrere Fußballfelder an Know-how. Mhm. Aber das ist natürlich auch so Angebot und Nachfrage. Also ich glaube nicht, dass es jetzt, also wenn Apple wollte, dann könnte man das schon irgendwie anzüchten, Anführungszeichen. Mm. Nun ja. Aber wo waren wir jetzt eigentlich? Wie kommen wir darauf? Wir sind noch bei Item 0. Item 0, genau. Wir machen gerade die Überleitung von Item 0 zu Item 1. Genau, irgendwas mit Robotern. Nee, ich wollte eigentlich nur kurz darauf hinweisen, ja, irgendwie Dings, wie heißt das? Egal. Ich komme gerade nicht drauf. Egal. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich mich entschuldigen möchte für die letzten paar Folgen in Sachen Audioqualität, weil da war öfter mal so ein total metallisches Stottern drin. Ich dachte zuerst, es würde an dem Mischpult in der Monkey Cave liegen, was es dann nicht tat wohl. Dann dachte ich, es würde an meiner USB-Aufnahme liegen und dass da irgendwie was schief geht, dass ich auf dem Rechner aufnehme. Jetzt stellt sich aber raus, es ist tatsächlich mein Mischpult, das diese komischen Artefakte erzeugt. Was mich jetzt dazu bewegt hat, dieses Mischpult für Aufnahmen auszusondern und einen alten Tascam DR680, der hier rumlag und kaputt war, zu reparieren. So, und dazu habe ich dann irgendwie festgestellt, ich habe nicht mal einen Multimeter, geschweige denn irgendwie alles, was ich brauche, um dieses Gerät wieder ganz zu löten, und habe diese missliche Situation dann auch beseitigt und mir einen Multimeter gekauft, und jetzt geht der Rekorder wieder, und ich hoffe, wenn ihr das hört, hört ihr das ohne robotisches und so, und alles ist gut. Das war jetzt nicht schlecht nachgemacht. Ja, es war nah dran. Ja, also ich könnte das jetzt auch irgendwie einspielen, wenn ich das richtig verkabelt hätte, aber so weit bin ich dann noch nicht. Was ist denn ein Multimeter? Ist das sowas wie ein Multifuß? Nein, nein. Das ist ein 3-Multifuß. Ja. Genau. Ich sehe den Groschen fallen in Zeitlupe. Ja, und wie viele Hände, aber was ist denn ein Multimeter? Fuß? Bitte? Wie viele Hände sind ein Fuß? Keine. Drei. Drei Hände. Mhm. Also ein Multimeter ist dieses Gerät, das kennst du wahrscheinlich, meistens sind die gelb und haben so ein LCD-Display, und dann ist so ein rotes und ein schwarzes Kabel dran mit jeweils 2 silbernen Spitzen, und dann hält man die irgendwie ganz schlau irgendwo auf eine Platine und liest dann entweder ab, was auf dem LCD-Display steht, oder es piept. Wenn es piept, ist gut. Wenn es nicht piept, ist nicht so gut. Und damit kann man eben gucken, ob zum Beispiel Leitungen noch durchlässig sind, wie viel Volt irgendwo anliegt und solche Geschichten. Okay, wunderbar. Voltmeter halt. Voltmeter. Ja, aber Voltmeter allein reicht mir nicht, weil ich muss auch einen Widerstand messen können. Da wollte er auch Widerstand messen. Ja, nee, klar. Nun gut, auf jeden Fall habe ich dann in einer heldenhaften Lötaktion diesen Rekorder repariert und jetzt ist alles gut, hoffe ich. Ja, kurzer Szenenapplaus, falls man den nicht hört. Wir sind begeistert, wir freuen uns sehr über und auf artefaktfreie Aufnahmen. Hoffe ich auch. Gut, lass uns tatsächlich zu News kommen und ich fange an mit einem Tipp. Ich habe nämlich jetzt vor kurzem gerade einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass Sprachsynthese auf iOS ja eigentlich noch besser geht, als es so geht. Nämlich kann man in die Accessibility-Einstellungen rein, also Bedienhilfen, ist es glaube ich auf Deutsch, und unter Sprache, sprich Voice, kann man für den englischen Synthesizer noch eine Extrasprache runterladen, der heißt Alex. Und klingt besser als die Standard, ich weiß gar nicht, ist es Samantha, wie die Standardsprache heißt? Irgendwie so. Also er klingt wesentlich besser und flüssiger, gerade für Text-to-Speech, als die Standardsprache. Und den benutze ich jetzt. Ich habe irgendwie so mein Pocket so aufgesetzt, dass ich das quasi nur für Sprachsynthese von Webartikeln benutze. Und wenn ich einen längeren Artikel mir anhören möchte, sende ich das einfach zu meinem Pocket und im Pocket drücke ich Spiel mal ab und der benutzt dann die tolle neue Alex-Stimme, die ich mir runtergeladen habe. Das neue ist sie ja nicht, aber ich habe sie mir neu runtergeladen. Und jetzt bin ich sehr zufrieden, weil das hört sich besser an als vorher. Cool. Ist ein zusätzlicher Download, den man selbst starten kann unter Accessibility Speech. Ist General Accessibility. Genau. Und dann gibt es da Voices und dann kann man Englisch machen und genau, die Standardsprache heißt Samantha und Alex ist dann nochmal ein Gigabyte an Sprachdaten, die man runterladen kann und ist eine High-Quality US-English-Voice. Mhm. Interessant. Alex. Oh, und der ist viel, viel größer. Also hier steht so Samantha braucht 170 MB, Siri Mail 150 MB, Alex 869 MB, also fast ein Gigabyte, verglichen mit so 150 MB für die anderen Sprachen. Genau. Der hat schon deutlich mehr. Hat mehr deutlich Bums. Dicker. Ja, ist deutlich dicker. Auf Deutsch gibt es sowas leider nicht. So, im Deutschen gibt es irgendwie nur gerade mal die Standardsprache. Das ist Anna, lustigerweise. Aber sonst nix. Es gibt, was es für englische Akzente alles gibt? Englisch Ireland, Englisch South Africa, Englisch UK. Ja, also Englisch Australia. Australia ist richtig lustig. Also ich habe mein Siri habe ich momentan auf Australia eingestellt. Das ist das macht Spaß. Lustig. Ja, das nur als Tipp für alle, die ab und zu mal Sprachsynthese benutzen auf iOS. Mit Alex macht das noch mehr Spaß, gerade wenn es um englische Texte geht. Schön. Gut, kommen wir zu einer anderen News, nämlich The Witness. The Witness, ein Spiel, auf das wir uns schon lange freuen oder warten. 5 Jahre? Wahrscheinlich. 4, 3, also ich. Wann kam denn Braid raus? Glaube ich seit 2 oder 3 Jahren drauf. Als ich das erste Mal davon gehört habe. Ja. Also Braid ist lang her. 2008. Habe ich noch nicht gepodcastet. Ja. Als ihr darüber geredet habt. Ja, 2008, 2009 ja. Kam Braid und ich würde mal sagen, so 5, 6 Jahre freuen wir uns quasi dann auf das nächste Spiel, The Witness. Und das hat jetzt ein Veröffentlichungsdatum und einen Preis. Ja, es kommt am 26. Januar raus. Auf der Webseite steht 40 Euro. Ich habe es jetzt 37, glaube ich. Genau, auf Steam steht 35. Auf der Webseite steht, glaube ich, auch 37. 39,99 stand da. Aber vielleicht haben sie es jetzt auch wieder geändert. Das sind also, Dollar. Hier steht 39,99 Dollar und 36,99 Euro. Siehste mal. Ja. Ja. 36,99. Auf Steam kann man das vorbestellen und kriegt es dann für 36,99. Ja. Auf PSN kann man es nicht vorbestellen, aber kriegt es auch für 36,99. Ja, es kostet immer 36,99. Ja. Genau. Und PSN, ja, am Dienstag kommt's raus. Ich weiß nicht, wann das dann passiert. Für mich ist es ein bisschen blöd, weil dann die Spielwarenmesse angeht am Mittwoch. Ach je. Ja. Ja. Und es ist ja auch eine iOS-Version geplant. Das war aber schon lange klar, dass sie nicht direkt kommen wird. Mhm. Ich nehme an iPad only. Und ich bin sehr gespannt aufs Pricing. Ja, ja. Weil wenn das Teil $40 kostet. Was ja für einen Indie-Titel durchaus schon obere Schublade ist. Mhm. Ja. Wie viel wird das auf iOS kosten? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jonathan Blow sagt, ich gebe das jetzt für ein Apple und ein Ei. Apple und ein Ei auf iOS. Ja. Deswegen. Ein Apple und Weil das ein ist Ei. Ja eigentlich das gleiche Spiel. Also warum sollte das so viel weniger kosten? Ich meine, das ist eigentlich bei allen Spielen so, dass es günstiger ist, die auf Mobile zu spielen. Es gibt bloß keinen vernünftigen Grund dafür. Ja. Ja, also ich würde sagen, wenn Jonathan Blow das normal preisen würde, wäre es ein $10-Titel auf iOS. Mhm. Aber ich bin gespannt. Ja, ja. Das wird spannend, ob er dann tatsächlich sagt, so, ich rufe hier 20, 30 Euro ab auf iOS. Das wäre interessant. Ich habe letztens festgestellt, weil wir gerade sind bei Titeln, die wir kaufen wollen, die irgendwann auf iOS auch kommen. Ich habe irgendwie so Sachen auf meiner Steam-Wunschliste, wo ich mir denke, ich würde eigentlich gerne spielen und die gibt's jetzt auch schon und die sind jetzt irgendwie gerade auch aus Early Access raus, also beispielsweise Mini Metro oder Darkest Dungeon. Darkest Dungeon, ja. Und ich denke mir immer so, oh, ich würde das eigentlich viel lieber auf meinem iPad spielen. Bei Mini Metro weiß ich, dass es eine iOS-Version ja irgendwann TM kommt. Bei Darkest Dungeon habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber das würde sich ja auch anbieten an sich. Ja. Und irgendwie ist es nervig, so zu sagen, so ja, nee, eigentlich würde ich es gerne spielen, aber auf iOS gibt es das noch nicht. Ja, also ich spiele halt lieber auf iOS, weil dann kann ich immer dann spielen, wenn ich gerade Bock habe und nicht, wenn ich abends zu Hause bin und mir dann Zeit freiraum räumen muss, um an die PlayStation zu gehen. Ja. Außer du hast Dinge, die du auf dem iPad zocken musst. Also im Moment ist mein iPad überhaupt nicht mehr immer dabei. Das war mal mein immer dabei Gerät. Nee, aber wenn ich jetzt ein Spiel habe, auf das ich scharf bin, dann nehme ich es halt mit. Das kann ich halt nicht. Und ja. Stimmt. Beim Rechner habe ich halt gemerkt, der Mac ist oft zu schwachbrüstig für die Spiele. Ja. Also zum Beispiel The Talos Principle lief halt ab dem zweiten Level nicht mehr. Obwohl es eine Mac-Version gibt. Das ist natürlich dann schade, wenn es das zweite Level ist erst. Also. Ja, ja, und vor allem für einen völlig unnötigen, hässlichen Grafikeffekt, der das Spiel kaputt gemacht hat, sozusagen. Das gibt's zum Beispiel auch für PS4, also da könnte ich auch sagen, okay, investiere ich nochmal was und spiel's. Ja, ja, das ist halt so eine Sache. Also ich bin froh, wenn ich meine Spiele mitnehmen kann. Ja, geht mir auch so. Insofern, also ich war da so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ich war nur enttäuscht. So, ich bin Gesamtsituation ungünstig. So, ich hätte gerne iOS auch zum Launch. Auch bei der ist schon lustig, so bei einem Spiel, was 5 Jahre dauert. Ja. Dass sie dann nicht sagen, okay, scheiß drauf. Also ich meine, ob das jetzt rauskommt oder in 2 Monaten oder 3 oder 6, ist ja auch schon wurscht. Aber du kennst die Situation doch selbst. Also nein, das ist mir völlig... stell dir vor, du wärst jemand, der ein Spiel auf verschiedenen Plattformen gleichzeitig rausbringen will. Es ist mir völlig klar, warum sie es machen. Ich würde es auch so machen. aber... Diese ganze Entwicklung war so drucklos, sozusagen, ja. Dass es echt nie mehr drauf angekommen wäre. Naja, also ich glaube, es ist ja auch ganz gut, das erstmal auf einer zu testen und dann zu gucken, okay, gibt es irgendwelche Sachen, die wir noch lernen für den Port? Ja. Ja. Ich bin gespannt, wie das mit dem Preis wird, weil es ist ein mutiger Preis, ob er davon abrückt, was ich jetzt bei Jonathan Blow schwer vorstellen kann, aber kann sein, ja, ob es gut ankommt oder nicht. Die Frage ist halt auch ein bisschen, inwieweit spielt er halt diese Steam-Sale-Spiele mit. Ja, also da ist ja mittlerweile ein ähnlicher Preisverfall da wie auf iOS, nur halt, dass es halt sich auf Sales konzentriert. Mhm. Kann man auch, also keine Ahnung, ob er sagt so, nee, bei sowas mache ich grundsätzlich nicht mit, oder ob er sagt, so, hier, wenn nach 2 Monaten gibt's das Ding für 5 Euro. Ja. Ja, das Spiel wird es halt auch zeigen, ob es sich lohnt. Ich meine, womit er wohl keine Probleme haben wird, ist der Start. Ja. Also das wird in den Charts sein und es wird auf der Steam-Seite sein und es wird die Aufmerksamkeit bekommen und dann kann man halt sagen, ja, ist das Spiel gut genug, dass man da 40 Euro für hinblättern will? Also ich sehe jetzt auch überhaupt kein Ding, warum ich es nicht möchte. Ja. Ich glaube auch, das wird in Zukunft halt günstiger. Also prinzipiell habe ich ja auch nichts dagegen, wenn du sagst, ja, die Spiele werden günstiger, aber halt nach 2 Jahren oder so und nicht nach einer Woche. Also ich habe ja schon von Steam-Sachen gehört, die dann nach 2 Wochen eine Rabattaktion von 50% gemacht haben. Hm. Der Publisher. Hm. Also. Ja. Mal abwarten, wie das läuft und zu was er sich dann gezwungen sieht. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt aufs Spiel. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, wie das funktioniert, aber mal sehen. Ja, dann Dito. Ich bin einfach bloß gespannt, wie immersiv das Ganze wird. Hm. Oder ob man das Gefühl hat, okay, die Puzzles und das in der Welt rumlatschen haben wenig miteinander zu tun. Mhm. Ja, also ich und ich kann noch nicht so ganz, also für mich habe ich noch nicht so ganz begriffen, wie das funktioniert, dass die Puzzle auf sich selbst aufbauen und dann irgendwie komplexer werden und irgendwie so. Diese Geschichte, die er da immer formuliert als das Puzzlespiel, das irgendwie die eigene Sprache definiert und dann immer komplexere Aussagen damit trifft, ich kann mir das noch nicht vorstellen. Also ich glaube, man kann es sehr stark vergleichen mit, man könnte das Spiel auch nennen, die Entdeckung der Mathematik. Es gibt halt ein paar Axiome, die da rumschwirren und daraus ergeben sich tausende von Regeln und die kannst du entdecken. Und ich denke, im Grunde könnte man das mit Mathe genauso machen, das Spiel. Und dann entdeckst du halt plötzlich auf einem Panel die Multiplikation und was das bedeutet. Ich glaube, so ist das aufgebaut, das Ding. Und auch alles, was ich bislang an Rätseln gesehen habe, ist halt so aufgebaut. Mhm. In dem Zusammenhang bin ich irgendwie nochmal drauf gekommen, Starseed Pilgrim zu spielen, weil James Bond hat es ja. Das hat ja für mich überhaupt nicht funktioniert, genau damals, aus dem Grund. Damals so gelobt. Ich meine, ich kenne da jetzt alle Regeln. Das habe ich mir jetzt gekauft, weil das war runtergesetzt. Das. Oh, Punch. das ist ganz interessant, weil als ich das erste Mal gespielt habe, hat es ja für mich funktioniert, in dem Sinne, dass ich Regeln entdeckt habe. Und ich daran Spaß hatte, um diese Welt zu entdecken und nach welchen Prinzipien funktioniert die. Mhm. Und jetzt habe ich es nochmal rausgekramt und habe halt gemerkt, selbst wenn du alle Regeln weißt, ist es einfach ein spannendes Spiel. Und ich habe immer noch viel Spaß dran. Oder mal wieder viel Spaß dran. Schade, ich glaube, Trocken, oder wie er sich genau nennt, weiß ich nicht, hat seitdem, glaube ich, nichts mehr gemacht. Nichts mehr veröffentlicht. Naja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Und wenn The Witness floppt, Firewatch ist ja auch schon um die Ecke. Genau. Guckt schon um die Ecke. Und das gibt's auch direkt von Anfang an für Mac. Ja, das ist soweit richtig. Kommen wir noch zu einer Kategorie, die ich nenne Lifehack. This One-Year-Trick will astonish you. und zwar es ist total simpel und dämlich, wie die meisten dieser Lifehacks, aber ich finde es gerade großartig. Ich habe ja einen Apple Pencil und ich habe einen alten iMac. Meiner ist jetzt konkret von 2009, aber so diese Bauform iMac, in der das Display von Magneten quasi gehalten wird, ist ja durchaus verbreitet. Und ich habe immer das Problem, ich verlege meinen Apple Pencil, dann rollt er irgendwie irgendwo runter und dann, alles doof. Und dann dachte ich mir so, hey, scheiße, was mache ich denn? Und dann kam mir dieser Gedanke, mein Display ist am Rand ja magnetisch. Ich könnte doch mal versuchen, ob mein Apple Pencil da an dem Magnet hält, weil der hat ja auch den Magnet oben in der Spitze, um die Kappe zu halten. Und siehe da, man kann den Apple Pencil quasi seitlich an den Mac einfach dran klippen und dann schwebt der da und ist aufgeräumt und alles ist gut. Großartig. Und ich bin so zufrieden mit dieser Lösung. Sehr lustig. Weil das sieht halt aus wie beabsichtigt. Ich glaube nicht, dass Apple sich darüber Gedanken gemacht hat, dass das geht, vor allem weil der iMac halt auch schon lange nicht mehr aktuell ist. Aber es sieht aus, als hätte Apple diese Lösung intendiert und das macht mich froh. Ja, es gibt noch eine Sache, wo ich das Gefühl hatte, die ist beabsichtigt. Und zwar habe ich mir fürs Büro noch so ein zusätzliches Watch-Ladekabel geholt. Ja. Ein kleines. Und da sind jetzt nicht mehr beide Seiten gleichfarbig. Ja. Und juhu! Das ist in der Tat eine wesentliche Erleichterung. Ich meine Apple Watch ablegen muss. Ja. Sieht nicht einfach identisch aus und ich muss es nicht jedes Mal wieder probieren. Naja gut, das sieht ja nicht identisch aus, weil es ist schon auch so, dass bei dem weißen Kabel irgendwie eine Seite leicht konkav ist. Die eine ist identisch. Identisch. Die andere gerade. War der Witz jetzt intendiert? Ja, intendiert. Ach ja. Schon, aber es ist halt so nah beieinander, dass ich immer wieder vergesse, welche war denn jetzt die richtige Seite. Ja, da hast du recht. Ich habe auch ein zweites Watchkabel und das ist in der Tat dahingehend echt angenehm. Ich habe allerdings nur irgendwas Problem, dass sich es immer falsch rum hindreht, aber vielleicht habe ich das Kabel auch gar nicht gut entwirrt. Aber ist es jetzt bloß bei den zusätzlichen Kabeln, die man sich holt, oder haben sie es einfach geändert? Und ich weiß es nicht, ob das bei den Standardkabeln auch so ist. Da können uns vielleicht Hörer und Hörerinnen irgendwie helfen. Gerne. Wir haben ja schon länger keine Apple Watch gekauft. Aber naja, es wird jetzt bald wieder Zeit, glaube ich. Ja, im March-Event, ist ja dann neue Apple Watches. Ja, der quasi der Death March der Apple Watch Event. egal. So viel zum Thema, ihr habt einen alten iMac und einen Apple Pencil, ich kann euch helfen. Ich glaube nicht, dass die Zielgruppe groß ist, aber vielleicht ist der eine oder andere noch nicht auf die Idee gekommen. Kommen wir zum Konsum. Es fängt an, die Curious Expedition. Ja, ich bin drauf aufmerksam geworden, weil die gerade eine Preisaktion machen. Und ich habe gesehen, dass die gute Kramski auf Twitter, die ja auch irre viel spielt, Curious Expedition rauf und runter gespielt hat vor einem guten halben Jahr. Mhm. Und ich habe mir das jetzt gekauft und ich sehe und spiele dieses Spiel mit zwei Augen, einem lachenden und einem weinenden. Ja. das Lachende zuerst. Ich habe in meiner Kindheit ein Spiel gespielt auf dem uralten Atari, das hieß Seven Cities of Gold und ging um die Entdeckung Amerikas und eingeborene Städte, Dörfer entdecken und Gold sammeln und so. Und das ist ein super langweiliges Spiel, aber ich habe es geliebt als Kind, weil als Kind bist du da noch geduldiger und genügsamer. Und das ist jetzt plötzlich das in neuem Gewand. Du spielst einen Forscher. Es gibt da verschiedene, so Sir Francis Bacon, Charles Darwin, Marie Curie. Coolerweise sieht das Geschlechterverhältnis sehr ausgeglichen aus. Also man muss sie erst freispielen, deswegen weiß ich es noch nicht. Aber es sieht aus, als wären ungefähr gleich viele Frauen wie Männer zu spielen. Und du machst dann eine Expedition in verschiedene Dschungelwüsten und sonst die abgelegene Regionen in eine algorithmisch generierte Welt, wo du dann so mystische alte Tempel leer räumen musst und Steinidole klauen und halt mit möglichst viel Gold und eingeborenen Artefakten dann wieder nach Hause kommen musst. Mhm. Das hat eine lustige Mechanik, es fühlt sich sehr schön balanciert an und du hast halt dieses Gefühl, was ich bei Roguelikes halt sehr gern mag, dass du halt so ein Risiko, das du eingehst, weil du weißt, okay, da drüben ist in dem Dschungel ist irgendwas und ich weiß, es gibt da drei Dinge, zwei davon helfen mir und das dritte wird mich killen. Und du setzt es so auf eine Karte und dann gehst du hin und wenn du Glück hast, kannst du die Expedition weitermachen und so hast du halt dann so durch ein bisschen Können und durch eine Verkettung glücklicher Fügungen kommst du dann hinten erfolgreich raus. Das hat was ich noch erwähnen möchte, es hat ein sehr tolles Kampfsystem. Da hat jeder Kampfteilnehmer mehrere Würfel, die du würfeln kannst und aus den Würfeln ergeben sich Kombinationen, die verschiedene Aktionen und Angriffe darstellen und du kannst dann würfeln, verschiedene Würfel festhalten und den Rest nochmal würfeln. Und das ist eine Kombination, die sehr unterhaltsam ist. Zu dem tränenden Auge ist zu sagen, es bildet halt so diesen Zeitgeist der großen Expeditionen zu den Wilden ab. Das heißt, so gut wie alle Forscher sind weiß und 100% der Einheimischen sind schwarz und du als Weißer fährst halt von England aus in die Wilde zu den Wilden. Das heißt, es bildet halt diesen Zeitgeist, der komplett von Rassismus und Kolonialismus durchdrungen ist, ab. Das ist ja nicht ein Zeitgeist, der irgendwie eine real existierende Welt abbildet, sondern der so eine Weltsicht widerspiegelt. Ja. Und das ist, ja, das macht so ein bisschen faden Beigeschmack beim Spielen. Aber ja, man kann ein Piece of Media genießen und es dabei trotzdem kritisieren, finde ich. Ich denke aber, sie sind sich dessen bewusst. Also ich kenne die beiden ja so ein bisschen, die das machen. Und in Interviews sagen sie, glaube ich, auch relativ oft, dass sie versuchen, dieser Dynamik irgendwie gegenzuwirken im Spiel. Ich weiß es, ich habe es konkret nicht so lange gespielt, dass ich irgendwie beurteilen könnte, ob das klappt oder nicht. Aber sie wollen auf jeden Fall dieser weiße Held und gesichtslose Wilden, das wollen sie, glaube ich, irgendwie verhindern. Also da muss ich sagen, das ist eine löbliche Absicht, aber es ist, für mich funktioniert es nicht. Verstehen. Weil die Wilden sind doch immer wieder gesichtslose Einwohner von Dörfern, die du letztendlich doch, also so der Punkt, den Werdner Expedition zu maximieren, ist unter anderem den Zeitpunkt zu finden, ab dem du die Natives total aufs Kreuz legst. Ah. So, du gehst in einem Dorf vorbei, siehst, da ist ein Steinidol und denkst dir, es ist noch früh, die brauche ich noch ein bisschen, weil bei denen will ich mich ausruhen, das Idol klaue ich erst auf dem Rückweg. Verstehe. Ich denke, das wollten sie, glaube ich, verhindern, aber wenn das dann nicht geklappt hat für dich, dann ist das natürlich schade. Also es ist einfach spielmechanisch nicht umgesetzt. Es ist schon, eine Sache fand ich nett, es gibt Missionen und die sind erstmal fühlen die sich wie so Stützpunkte für dich an, aber der Priester oder was, der die Mission leitet, ist eigentlich immer korrupt und ein Arsch und bei dem musst du immer zahlen, wenn du übernachten willst und in so einem Dorf von Eingeborenen, da musst du im Grunde nie zahlen. Es kann sein, dass die Stimmung gegen dich geht, dann musst du halt weiterziehen, dann bist du nicht mehr gern gesehen, also nicht mehr willkommen, aber das war so ein netter Touch, dass so die Missionare sind nicht die Guten, sondern eigentlich die Ärsche. Ja. Was lachst du? Ich finde es lustig. Die Frage ist, ob das bloß die Missionare waren, die da die Ärsche waren. Vermutlich nicht ausschließlich, nein. Ja. Nun ja, es ist auf jeden Fall durchaus ein ganz kurzweiliges Spiel, auch wenn der fade Beigeschmack jetzt da erwähnt ist. Ich glaube, es ist halt immer so eine Abwägung, wie man sich so einem Thema nähert und ob man bewusst ist dafür, ob man Bewusstsein dafür hat. Und was dann in der Spielmechanik passiert, das ist dann leider immer nochmal schwieriger. Ja, ich weiß auch nicht. Mir fällt jetzt nicht sofort ein Fix ein für das Ganze. Das ist so, es fühlt sich einfach wie ein Spiel aus einer anderen Zeit an. Es ist nicht mehr zeitgemäß, da in die Wildnis zu gehen und da die Wilden zu treffen und denen ein paar Glasperlen hinzuschmeißen und das Ganze so unkomplex zu behandeln. Gut. Aber trotzdem ein kurzweiliges Spiel, ja, das ich auch immer noch zocke. Schön, schön. Hast du angefangen damit? So vor einer Woche. Mhm. Oh, ja. Schon eine Zeit. Doch, doch, das ist potenziell was, was dich länger beschäftigt, glaube ich. Also Roguelikes sind da ja gerne mal so ein Kandidat für. Und Curious Expedition habe ich in meiner Timeline jetzt schon mehrfach verantwortlich gesehen für längere Suchtphasen. Gut, kommt jetzt was, was mich irgendwie total von hinten erwischt hat, nämlich es gibt eine neue App von Apple. Die heißt Music Memos, gibt's umsonst im App Store und ist für Musiker gedacht, die sich mal kurz irgendwie eine Songskizze irgendwie notieren wollen, sozusagen. Sprich, du nimmst damit irgendwie ein bisschen Gitarrengeklampfe auf und kannst es dann abspeichern, soweit so gut. Natürlich irgendwie alles komplett lossless und hier uncompressed Audio, Schnickschnackfu. Was ich ganz interessant finde, ist, dass sie da diese GarageBand-Mechanik auch drin haben von, wir analysieren die Akkorde, die du spielst, schreiben die auch mal gleich an die Waveform dran und simulieren dann quasi einen Bass und ein Drumkit, die dich begleiten. Und so kannst du quasi dann zuschalten und hören, wie sich deine Idee dann mit einem synthetischen Bass und Drumkit anhört. Ich probiere das jetzt mal vorzuspielen. Okay. Ich habe vorhin die Titelmelodie versucht aufzunehmen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt klappt. Ich fand dieses. Also man merkt schon, das erste Problem, sowohl der Bass als auch das Drumkit sind einfach viel zu leise. Mhm. Im Regelfall und du kannst nirgends irgendwie die Lautstärke einstellen. Ich habe es jedenfalls nicht gefunden. Du kannst von den Kits kannst du die Lautstärke laut und runter drehen. Das ja, okay, das war jetzt sehr laut. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob sich jetzt unsere Titelmelodie dahingehend eignet, ob das nicht eher sowas ist für Gitarrengeklampfe. Aber. Ja, gute also, Frage, wofür das taugt. Ich habe jetzt mal versucht, ein bisschen reinzusingen. Dazu taugt es nicht. Da erkennt er keine Tonlage und meine Akkorde kann ich nicht singen, weil ich nur einstimmig bin. Und das Drumset dazu ist. Also das haut alles nicht hin. Ja, also sie schreiben Gesangsschnipsel aufzeichnen, ist es nix. Ja, sie schreiben Akustik, Gitarre, Piano, Voice or any musical instruments. Ich denke, die Begleitung wird halt wirklich nur funktionieren für Gitarre oder Piano im Zweifel. Also es ist sehr, sehr weird, was rauskommt. Ich habe jetzt auch ein paar Tests gemacht. Ich habe jetzt auch mal einfach ein YouTube-Video, wo einer Klavier spielt, aufgenommen. Ja. Sehr, sehr weird, was rauskommt. Und das Schönste finde ich, dass am Ende vom Schlagzeug immer beim letzten Akkord so ein Karnevalstusch kommt. Also ich kann mir vorstellen, dass da Leute sehr, sehr lustige Sachen mit produzieren, aber es grenzt schon. Man sollte mal die Carcassonne-Musik reinpipen. Das muss ich ja nochmal machen. Also es grenzt sehr an Schrott, gerade auch, weil man den Bass so gut wie nie hören kann, außer du nimmst ganz leise auf. Ja. Ja, also das stimmt vom Timing nicht, es stimmt von der Tonerkennung nicht. Was Tobi gesagt hat, also vorhin, als er mit mir das gezeigt hat, was wohl ganz cool ist, dass du damit deine Gitarre stimmen kannst. Ah, stimmt, das hat so, wenn du oben rechts auf die Stimmgabel tippst, dann hast du einfach ein Stimmgerät und kannst deine Gitarre dahin stimmen, das ist cool. Oh. Was mir ein ganz besonderer Dorn im Auge ist, ist die UI. Weil das ist halt wieder so ein Non-Standard-Kack, der sich nicht selbst erklärt und der lange halten auf den Bass, macht die Bass-Optionen auf und hochswipen auf einen Track, macht die Track-Optionen auf und dann auf Cis-Moll-Blatt drücken, dann kriegst du die Akkorde und die UI, um hier Akkorde umzudefinieren, oder um zu schneiden. Das ist alles so fummelig. Diese Anfasser sind klein und nervig. Also es sieht wie nichts aus, was ich schon kenne von Apple. Sie wirkt überhaupt nicht wie Standard UI. Und es ist so, für mich wirkt es, als hätte das irgendwer mal zusammengenagelt, irgendwer anders hätte es gesehen und sich gedacht, cool, und jetzt wird diese Sau durchs Dorf getrieben. Ja, es ist super weird, weil, also ich verstehe auch gar nicht, wie das so ins Apple-System, also wie das irgendwie reinpasst. Das ist irgendwie, was ich daran auch so weird finde, es hat halt eine eigene, eine Hero-Page auf apple.com, ja, so irgendwie ewig lang und eine riesige Seite, so von Music Memos, an App to capture your song ideas, whenever inspiration strikes. Und ich verstehe nicht, wie das Ganze ins Konzept passt. So, das ist halt irgendwie eine komplette, weiß nicht. Das ist wieder so, Apple bewegt sich momentan irgendwie, habe ich das Gefühl, in alle Richtungen, nur nicht in die, die man gewohnt ist. Und nicht immer ist es zu Apples Vorteil. Also ich finde es großartig, dass sie prinzipiell sowas machen, aber dann sollen sie doch so eine Art Experimental-Label aufbauen oder hey, wir haben hier eine Beta, schaut euch das mal an, wie ist euer Feedback? Das ist halt echt so, da hat irgendwer irgendwie eine Idee gehabt und rumgespielt. Es hat nichts mit irgendwas anderem zu tun. Das, also ganz, ganz strange. Ja. Verstehe ich nicht. Verstehe ich gar nicht. Ja. Ja, schaut euch das mal an, wenn ihr irgendwie da einen Anwendungsfall für habt. Wir sind verwirrt bis nicht begeistert. Und vor allem, wenn man die Idee toll findet, was die App machen soll, ja, dann veröffentlicht die doch nicht in einem Stadium, wo es nicht funktioniert. Ja, es ist halt auf allen Ebenen irgendwie komisch, weil es gibt ja da auch keinen Innovationsdruck bei Apple gerade. So. Also, doch, wir brauchen endlich mehr Music-Memos. Aber in diesem Segment meine ich, also ich meine, da gibt's Carpro, das ist gute Software, es gibt 1000 iOS, also Carpro gibt's auch für iOS, aber es gibt einen Haufen andere Software, die genau das gleiche machen. Carpro haben sie sogar schon mal einen Apple Design Award beworfen. Ich verstehe nicht ganz, was es soll. So. Aber nun ja. Gut, lass uns doch zum nächsten Spiel kommen. Das ist jetzt Read Only Memories. Ja, ich habe wieder mal ein Spiel. Das war, irgendwie habe ich auf Twitter gesehen, dass es gerade billiger ist, und dann habe ich zugeschlagen. Ich habe es mal so grob mitgekriegt über jemand anders, der das gezockt hat und immer Screenshots gepostet hat. Cyberpunk, Grafik-Adventure, dachte ich mir, nett, coole Idee, Retro-Stil mag ich. Und ich bin bis jetzt super underwhelmed. Das ist so dieses alte Click-Interface, was man von Monkey Island und so kennt. Und es macht halt die ganzen alten Monkey Island Fehler. Das macht halt Dinge, die man einfach nicht mehr tut. Das schickt dich auf der Karte von A nach B, dann kommst du da an, dann hat B aber zu. Dann musst du doch noch nach C. Oh. Gehst du nach C, machst ein Rätsel, jetzt kannst du doch wieder nach B. Und du wirst so hin und her geschickt. Die Story fällt dir am Anfang einfach auf den Fuß. Also ich spoil jetzt mal die erste Minute. Ein Kumpel von dir wird entführt. Und sein Pet-Robot, den er gebaut hat, der die erste self-aware künstliche Intelligenz der Welt ist, ist zu dir gekommen und will deine Hilfe. Und ich sehe das, ich lese das und denke mir, hey, ich bin null in dieses Spiel reingezogen. Die Story macht mich null an. Weil wenn dir einer kommt, zu dir kommt und sagt, hey, dein Kumpel ist entführt, als ersten Satz vom ganzen Spiel so ungefähr, dann denkst du dir halt auch, Why should I care? Was interessiert mich das gerade? Also die Story hat mich nicht eingefangen. Diese Benutzerführung hin und her ist ein bisschen mühsam. Die Rätsel sind teilweise so von der Art, du weißt, du musst an Teil X hin. Es ist im Raum noch ein anderes Teil Y, das hat ein Ventil. Ach, mach mal's einfach mal auf. und dann reden wir nochmal mit dem Roboter. Ach, sieh an, das Ventil aufzumachen macht, dass der Roboter jetzt was anderes macht. Der Rest hat sich quasi selber gelöst, indem ich die einzige Aktion gemacht habe, die überhaupt im Raum noch möglich war. Im Nachhinein denkst du dir dann, ach so, ja, ja, weil die Wasserzufuhr und der Roboter macht jetzt was anderes. Aber Denkaufwand hatte ich da bis jetzt noch nicht. Und ich habe es jetzt schon, ich bin jetzt über eine Stunde, glaube ich, drin. Ja, bis jetzt underwhelmed, aber ich habe es erst angespielt. Oh. Es ist, ich finde das faszinierend, weil also ich habe es auch nicht gespielt, aber ich habe halt in meiner Twitter-Blase viel darüber gelesen und die war eigentlich durchgängig begeistert. So, aber ich verstehe gut, dass so diese klassischen Adventure-Sachen halt irgendwie mittlerweile was sind, was man eigentlich gar nicht mehr so haben will. Und wenn das da wirklich so massiv reintappt, dann ist es halt irgendwie auch für mich ein Punkt, wo ich sage, nee, dann habe ich keinen Bock drauf. Ist jetzt irgendwie draußen für alles außer iOS und soll für iOS noch kommen, so, um auch wieder ein Thema der Sendung aufzugreifen. Ich glaube, in 2 bis 4 Monaten ist irgendwie so projektierter iOS-Launch. Ja, ich habe noch ein iOS-Spiel, das auch später für iOS kam, so, aber jetzt zumindest für iOS draußen ist und deswegen wollte ich es nochmal erwähnen. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal bei Fanboys erwähnt. Es geht um TIS-100, jetzt in der Variante TIS-100P. Okay. Und was das Ganze ist, ist ein, zum Spaß Assembler programmieren. Es ist eine vereinfachte Maschine sozusagen, ein vereinfachter Computer. Und du musst mit einem kleineren Assembler-Subset irgendwie von, weiß nicht, 8 oder 10 Befehlen da Rätsel lösen. So, also du hast eine ich glaube, es ist 4x4 Matrix oder es ist 3x3. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Ich muss jetzt schnell ein Bild googeln, damit ich keinen Unsinn erzähle. Es ist eine 3x3 Matrix oder eine 3x4. Ha, 3x4. Da hast du so, quasi so unterschiedliche Kästen und die Programme, die du in diese Kästen einträgst, die laufen alle parallel und können miteinander kommunizieren, indem sie quasi Daten von links nach rechts oder von oben nach unten verschieben. Und da kriegst du so eine Aufgabestellung hier. Du musst jetzt ein Programm schreiben, das den Input von A mit dem Input von X multipliziert und dann auf den Output Y schreibt. So. Und dann musst du halt diese Kästen so aufbauen, dass die irgendwie die Daten so rumjonglieren, dass sie irgendwie, dass die so ankommen, dass du sie dann auch multiplizieren kannst. Und du hast irgendwie nur ein Register, deswegen macht das ein bisschen schwieriger. Und musst dann zum Schluss das Ganze nach Y rausschreiben und musst dann quasi so einen Test fulfillen. Wirst dann noch bewertet, wie viel Idle Cycle du insgesamt angehäuft hast, also wie optimal du das Programm geschrieben hast. Und wenn man Assembler programmieren kann, dann ist das durchaus toll. Und ich glaube auch für Leute, die noch nie Assembler programmiert haben, ist es vielleicht kein einfacher Einstieg, aber zumindest ein spielerischer, an dem man sich irgendwie ranarbeiten kann. Und das macht erstaunlich viel Spaß. So, also mir zumindest. Ich glaube, ich habe letztes Mal schon gefragt. Also erstens, kleiner Hinweis, ist nur für iPad. Ja. Wahrscheinlich ist es dann sonst auch zu fummelig. Genau. Auf so einem kleinen Gerät. Kann ich das jetzt spielen, obwohl ich noch nie Assembler angefasst habe? Ich habe das letzte Mal schon gefragt. Ich glaube, deine Antwort war ja, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Genau, meine Antwort war ja, aber dann musst du das Handbuch lesen. Das ist in der Tat nämlich auch das Erste, was du so um die Ohren gehauen bekommst. Wenn du das Spiel aufmachst, dann kriegst du so ein PDF, in dem halt diese Maschine dokumentiert ist, die du da programmieren sollst. Aber fängt das einfach genug an oder muss ich erstmal stundenlang? Nö, es fängt einfach genug an. Also deine erste Aufgabe ist irgendwie Werte von X nach Y zu schieben und das musst du dann im Wesentlichen irgendwie Move Up Down, Move Up Down, Move Up Down machen. Dann hätte ich Lust drauf, das mal auszuprobieren. Und ja, also ich glaube, da kann man sich reinfuchsen. Es wird dann auch relativ bald komplexer. Wie die Lernkurve für jemanden ist, der noch nie Assembler gesehen hat, kann ich nicht beurteilen. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, sich da reinzufuchsen, glaube ich. Und also, die nächste Frage, hast du es auf dem iPad auch probiert? Ja, oder? Ich habe es jetzt tatsächlich auf dem iPad nochmal neu angefangen und auch weitergespielt und das macht Spaß. Also das ist okay von der Bedienung. Das ist okay. Nicht so, also du kriegst halt eine virtuelle Tastatur, die ist dann auch schon so ein bisschen optimiert darauf, was du da tust. Also nicht so, dass du die Befehle vorgewählt bekämst, das wäre natürlich auch noch ganz nett. Aber die ist halt von der Optik her, passt sie auch dazu und hat so ein schönes Klackergeräusch, wenn man drauf tippt. Das ist, also es trifft so diese Retro-Computing-Schiene sehr schön. Okay, aber ich glaube, das ist interessant genug, dass ich mir das ansehen möchte. Ja, also ich kann es empfehlen für alle, die da Affinitäten haben. Die sind jetzt nicht mehr auf einen Rechner angewiesen, sondern können auch das iPad benutzen und ein seltsames Assembler-Spiel spielen. Witzig. Seltsam ist auch das letzte Thema dieser Woche. Wer hat das dann auf die Agenda geschrieben? Ich habe das auf die Agenda geschrieben. Sehr schön. Ich habe mir das angehört mit der Erwartung, dass es der größte Scheiß, den es gibt. Es geht um den Herrn John Benjamin. Das ist von meinem Standpunkt aus some dude. Über den weiß ich nichts. Ich kenne ihn tatsächlich als Stimme von Bob aus Bob's Burgers und als Stimme von Archer aus Archer. Der macht also mehrere synchronen Sachen, so gerade was Zeichentrick angeht. Und ist auch Schauspieler, war in irgendwie dieser Summercamp-Geschichte von Netflix letztens auch mit drin. Hat dort dann auch eine Tomatenkonserve gevoiced, weil er irgendwie in eine Tomatenkonserve verwandelt wurde. Aber das nur am Rande. Und der hat jetzt was gemacht, das mich allein wegen seinem Nihilismus angesprochen hat, und zwar eine CD rausgebracht mit dem Titel Well, I Should Have. Untertitel Learn to Play the Piano. Das ist ein Jazz-Album, auf dem er Klavier spielt. Ja. Und er kann nicht Klavier spielen und hat davor auch keine Klavierstunden genommen. Mhm. Er spielt mit Jazzmusikern zusammen, die tatsächlich was können, also Schlagzeug, Bass und ich glaube ein Saxophon. Und ja, ich habe mir das angehört und mir gedacht, das wird halt ein Scheiß. Also da klimpert einer auf dem Klavier rum, das muss scheiße klingen, der es nicht kann. Tut's auch, und dann kommt das Aber. Es tut's auch, aber was es zeigt, ist, wie trotzdem Teile von dieser musikalischen Struktur funktionieren, weil das die Songs fangen an mit Bass und Schlagzeug. Die geben einen Rhythmus vor, der ist manchmal getragen, manchmal lebhaft und hopsig. Und dann spielt meistens das Schlagzeug so ein paar Takte, spielt meistens das Sax so ein paar Takte vor. Mhm. Und der John Benjamin springt dann rein in diesen natürlichen Rhythmus, in diesen Call-and-Response-Rhythmus, dass das Sax spielt eine Passage und er haut halt auf ein paar Tasten, wo er denkt, dass die in der Nähe sein könnten von dem, was der Sax gerade gespielt hat, in einem ähnlichen Rhythmus. Ja. Und da entwickelt sich so ein sowas, was fast was Ähnliches wie Musik ist. Also das so dann zu diesem Zwiegespräch, diesem Frage-Antwort-Spiel zwischen zwei Instrumenten erstaunlich nahe kommt. Mhm. Und das ist witzig, wie das ihn quasi so reinsaugt in dieses bekannte Schema. Weil ich meine, jeder, der Musik hört oder der Jazz hört, kennt ja das, dass da so einfach typische Muster drin vorkommen. Ja. Mich erinnert das an Charlie Brown, wenn Charlie Brown oder die anderen Kinder sich mit den Lehrern unterhalten. So. Also sie sprechen normales Englisch und die Lehrer machen irgendwie bla bla bla bla bla als Antwort. Und so funktioniert das irgendwie auch. Also du merkst irgendwie vom Rhythmus und von der Idee des Ganzen ist es irgendwie, funktioniert's, aber man merkt ganz eindeutig, er spricht halt diese Sprache überhaupt nicht, die er eigentlich sprechen müsste, um zu antworten. So, das ist eine faszinierende Geschichte. Also ich fand das auch ganz cool. Ich habe diesen NPR-Report drüber gehört und da gibt's auch so ein paar Soundschnipsel, die sie einspielen und drüber reden. Und ja, es ist faszinierend und seltsam. könnt ihr euch mal anhören oder so. Zum Beispiel auf Spotify, da habe ich mir das angehört. Ah, cool, okay. Ich habe nur irgendwie auf YouTube geguckt und auf YouTube ist es natürlich gesperrt. Mhm. Aber wenn das auf Spotify ist, dann ist es ja eh gut. Bei Apple Music vielleicht auch. Ja, es ist nicht schön zu hören, aber es ist, wenn man so ein bisschen sich drauf einlässt und reinhört, dann ist schon interessant, wie viel jetzt jemand, der so gar nichts kann, sich von drei Musikern, die was können, mitziehen lassen kann und dann doch was so, was in die Nähe da kommt, zu produzieren. Ja. Ich kann mir das noch nicht vorstellen, ich muss mir das mal anhören. Es ist auch auf Apple Music, insofern kann man da auch, wenn man der anderen Glaubensrichtung angehört, reinhören. Gut, dann haben wir es im Prinzip diese Woche für diese Woche. Wir sind mit talentlosen Jazzmusikern am Ende der Sendung angekommen. Wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche und hoffen, dass ihr dieses Mal keine unerwarteten Roboter in der Sendung hattet, nur die erwarteten, die tatsächlich mit den Themen zu tun hatten. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss.